Ich wollte nicht gewinnen, ich wollte verstehen. Nicht festhalten, sondern geschehen lassen. Der Weg kam anders, als mein Herz ihn malte. Doch ich blieb stehen und sagte ja. Kein Zorn, kein Trotz, kein Warum nicht ich. Nur Stille und ein stilles Wissen. Das Leben irrt nicht, es fließt. Einverstanden sein mit dem Leben. Nicht weil ich alles weiß, sondern weil ich alles fühle. Einverstanden sein mit dem Leben. Nicht weil es leicht ist, sondern weil es echt ist. Ich mische mich nicht ein, denn ich bin nicht der Lenker. Ich bin der Raum, in dem Wege sich zeigen dürfen. Ich bin nicht das Ziel, ich bin das Zuhause, in dem auch Umwege willkommen sind. Manchmal kommt etwas und fühlt sich richtig an. Dann geht es wieder und ich bleibe still. Denn auch das Gehen hat seinen Sinn. Und auch das Bleiben hat seine Zeit. Einverstanden sein mit dem Leben. Nicht weil ich Kontrolle habe, sondern weil ich Vertrauen trage. Einverstanden sein mit dem Leben. Nicht weil ich warte, sondern weil ich bin. Ich sehe, wie sich Wege entfalten, ohne mein Zutun. Und ich lächle, nicht weil ich es verstehe, sondern weil ich bin kein Richter über das, was kommt. Ich bin ein Zeuge des Wunders, dass alles seinen Platz findet, auch ohne mein Eingreifen. Ich bin da, nicht um zu ändern, sondern um zu empfangen. Was kommt, kommt richtig, was geht, geht gut. Und ich sage ja. Einverstanden sein mit dem Leben. Nicht weil ich alles verstehe, sondern weil ich alles annehme. Einverstanden sein mit dem Leben. Nicht weil ich stark bin, sondern weil